Reiners Blog soll eigentlich eine Entschuldigung sein. Warum er das nicht ist, liegt daran, dass Reiner schlicht zu geistesgestört ist, sich vernünftig zu entschuldigen. Das kann man an seinem Sermon aber schön herausarbeiten. Und bumsti so. Ich will nicht bestreiten, dass ich ganz unschuldig daran war. Die freudsche Fehlleistung zum Einrahmen. Zweite Verneinung prompt vergessen, unser Pralo ist zwar zu blöde für Satzbau, aber ja, er will abstreiten, dass er irgendwie Schuld an irgendwas haben könnte. Dass seine Internetlaufbahn so ein Fiasko wurde, das ist nämlich einfach so passiert. Bumsti wieder. Es kamen viele Sachen zusammen und sie fingen an mich zu hassen. Und wieder die alte Leier von seinen hehren Absichten, er wollte einfach nur seine arme Schwester beschützen und sich vor sie werfen. Der arme, dumme Knallkopf weiter. Die Ironie daran ist, dass es nichts gebracht hat, im Gegenteil, nun hatte ich enorme Probleme. Kannst du dir nicht ausdenken, anstatt dass einfach gar nichts passiert, wenn ein Unsympath seine Adresse ins Internet posaunt, kriegt er plötzlich unwillkommenen Besuch. Ja, dass das passiert, ist bestimmt sehr ironisch. Suppengambo schwadroniert. Dabei aber selbst ihre Taten, die meist schlimmer sind, damit rechtfertigen, was der Wallis andere gemacht hat. Wenn ich so wie die denken würde, hätte ich längst die Welt vernichten müssen. Weil es soll wohl jeweils heißen, erst Alexa, jetzt das Diktiergerät. Alles klar wieder. Aber hier schön deutlich, der Grund dennoch, Reiner ist im Recht. Er dürfte alles, die anderen nichts. Alle seine Taten ließen sich erklären und rationalisieren. Aber eigentlich braucht es ja nicht mal das. Qualemann. Dazu kommt, dass ich nie einem Menschen etwas getan habe. Ich sage und entschuldige mich etwa jedes dritte Mal, wenn ich öffentlich auftrete, ob im Stream oder meinen Videos, dass mir Sachen der Vergangenheit leid tun. Er hat ja nie etwas getan, entschuldigt sich aber trotzdem. Ja, wofür denn? Spaßfakt, er weiß es selber nicht. Er erwähnt nie irgendwelche konkreten Schandtaten, die er tatsächlich bereuen würde. Jede reine Entschuldigung ist immer nur ein magischer Zauberspruch. Er sagt ihn einfach auf uns, dann wird er bös, wenn nichts passiert. Arsch sag so. Rein logisch betrachtet müsste man sagen, dass ich wohl mehrere Millionen Abonnenten habe. Ich will mich nicht beschweren, finde es nur vom Logikfaktor komisch, dass genau das nicht der Fall ist. Er hat sich doch entschuldigt. Warum ist er denn jetzt nicht beliebt? Warum wird er denn nicht gepusht? Alles so unfair. Wie früher schon immer. Dabei hätte er doch alles erdenklich Gute verdient, denn jeder weiß. Schmand sag weiter. Dass ich ein friedlicher Mensch bin, solange man mich nicht reizt oder provoziert. Was zu meiner Schade relativ leicht geht. Wobei ich mir durch die letzten Jahre viel Kontrolle angeeignet habe und nicht mehr so leicht ausraste wie zur Anfangszeit, auch real bin ich ruhiger geworden. Noch deutlicher geht es nicht, Reiner tut überhaupt nichts leid. Und deshalb kann er sich auch nicht entschuldigen, wofür auch? Er hat ja nichts gemacht. Statt Einsicht oder gar Reue zu zeigen, rationalisiert er sein Verhalten. Seiner Ansicht nach ist er im Recht, jetzt müssen nur die anderen alle einsehen, dass es so ist. Aber die anderen sind ja alle so furchtbar dumm und blöd, die haben ja alle kein Hirn, er kriegt es einfach nicht in den Schädel, wie dumm die alle sind. Suppengmobo demaskiert sich. Wie kann es sein, dass so viele Menschen so wenig Hirn haben? Und es tut mir leid, wen das jetzt beleidigend klingt. Es klingt ja nur beleidigend, er würde niemals wirklich Leute beleidigen. Er hat ja noch nie jemanden angegriffen. Und wenn, hat er triftige Gründe und eigentlich jedes gute Recht dazu. Unser Ego-Money-Lord denkt allen Ernstes. Erste, dass seine erklärten Absichten der Maßstab seiner Handlungen sein sollten, wenn nur alle einsehen, wie gut er es doch meint, wäre nie jemand gekränkt und er müsste sich nicht entschuldigen. Zweite, dass seine Motive besser sind als die aller anderen Menschen. Er ist der einzige Anständige in einer Welt voller Heide. Also darf er auch tun, was er will, es trifft ja nie den Falschen und es kann folglich keine schlechte Tat sein. Außerdem zeigt das letzte Zitat noch eine dritten, haltlose Annahme. Er hat sich gebessert. Er hat seinen Fehler eingesehen, er ist jetzt ja viel reifer und erwachsener. Das ist einfach nur haltlos gelogen. Das gehört zum Aufsagen des Zauberspruchs dazu. Für Reiner ist Reue eine unerreichbare Emotion, denn sie setzt Einsicht und Selbsterkenntnis voraus. Also imitiert er sie, um zu kriegen, was er will. Und normalerweise folgen seine Forderungen dem Zauberspruch auf den Fuß. Speckbippo stellt Forderungen. Wir müssen zusammenarbeiten, nur so haben wir eine Chance. Seid ihr dabei? Jetzt, wo alle, hoffentlich, eingesehen haben, was für ein edler Mensch mit besten Absichten der Rila ist, werden sie ihn zum Anführer machen und ihn unterstützen, damit er nicht mehr gemobbt wird. Tja, schade. Die Sanktionen durch sein Umfeld werden so lange weitergehen, bis Bumsti endlich doch mal einsieht, wie dumm und selbstdestruktiv sein Verhalten ist und er es dementsprechend ändert. Also für immer.